Kundgabe 4041. Empfangen durch Bertha Dudder am 16.05.1947. Erneuerung der Welt. Dass sich die Welt erneuern muss, ist auch naturgesetzlich begründet. Denn alles Untaugliche hat die Berechtigung, verwirkt zu sein und muss durch Besseres ersetzt werden. Ob und wann es untauglich ist, kann nur ich allein beurteilen. Denn auch Werke, die scheinbar ihren Zweck nicht erfüllen nach menschlicher Ansicht, haben einen gewissen Tauglichkeitsgrad, und ich lasse von mir aus diese Werke bestehen, solange es meine Weisheit als gut erkennt. Doch nach menschlichem Ermessen wäre die Zeit der Auflösung unzweckmäßiger Schöpfungen noch lange nicht gekommen, weil sie nicht um Sinn und Zweck der Schöpfungswerke im Allgemeinen wissen, wie auch nicht um den Zustand der Menschheit, der gänzlich von dem Ziel abweicht, das ihr gesteckt ist seit Ewigkeit. Der Mensch ist das untauglichste Schöpfungswerk geworden durch eigenen Willen. Er nützet weder Lebenskraft noch seinen Willen zur Ausübung dessen, was seine eigentliche Bestimmung ist, während seines Erdenlebens. Er lebt dahin, nicht achtend meiner Gebote, nicht achtend seiner Aufgabe als Mensch und nicht achtend seines Schöpfers und Erhalters von Ewigkeit. Er kann mich nicht mehr erkennen, weil sein Blick gewandt ist zu dem, was meinem Gegner angehört, weil sein Sinn nur auf die Welt gerichtet ist, die ihm verhelfen sollte zur Erlangung der Seelenreife, die ihm zur Erprobung seines Willens beigegeben wurde und die nun sein Trachten und Verlangen völlig irdisch gerichtet hat. Also sind die Mittel zur Erreichung der Vollkommenheit zwecklos geworden. Der Mensch selbst hat sein Daseinsrecht verwirkt. Denn er als höchst entwickeltes Schöpfungswerk auf dieser Erde strebt nicht mehr die Höhe an, sondern er steht still oder geht zurück in seiner Entwicklung. Und will ich ein völliges Versinken in die tiefsten Tiefen verhindern, dann muss ich den Zustand beenden. Ich muss auflösen und neu formen, was seinem Zweck nicht mehr entspricht. Denn unsagbar viel Geistiges strebt die letzte Verformung als Mensch auf der Erde an. Und diesem muss die Möglichkeit gegeben werden, sich aufwärts zu entwickeln. Der Mensch aber muss wieder zurück in längst überwundene Materie, weil er selbst diese anstrebt mit aller Gier des Körpers, mit jeder Faser des Herzens. Und dies bedingt totale Auflösung des Bestehenden und Neuformung von Schöpfungswerken, die dem Reifezustand des Geistigen entsprechen, das sich darin wieder verkörpern soll. Den Reifezustand der Menschen kann nur ich klar erkennen. Der geistig geweckte Mensch aber sieht gleichfalls den Tiefstand der Entwicklung, so er aufmerksam das Gebaren der Menschen betrachtet. Und er weiß, dass bald die Stunde der Auflösung gekommen ist. Er kann auch aus der Zerstörung durch Menschenwillen seine Schlüsse ziehen. Er weiß um Sinn und Zweck der Schöpfung und auch um das Nichtnützen im Sinne des Schöpfers. Und ihm wird es verständlich sein, dass und warum die Zerstörungen stattfinden konnten und dass sie nur die Vorzeichen sind von der großen Zerstörung durch meinen Willen, der dann die gänzliche Auflösung der Erde folgen wird in kurzer Zeit. Denn das Gesetz muss sich erfüllen. Alles, was meinem Gesetz der ewigen Ordnung zuwidergerichtet ist, muss in sich selbst zerfallen, so die Zeit gekommen ist. Amen.